Kundgabe 3703. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.3.1946. Anruf Gottes um Hilfe, unerlässlich in der Endzeit. Fortan werdet ihr genötigt sein, meine Hilfe stets und ständig zu erbitten. Wollet ihr nicht unterliegen im Lebenskampf, in irdischer sowie geistiger Not. Ihr könnet zwar auch aus diesem hervorgehen als Sieger, ohne mich um Hilfe anzurufen, doch dann seid ihr schon in der Gewalt meines Gegners, der euch Kraft gibt zum Überwinden, der jedoch als Entgelt dafür eure Seelen mit Beschlag belegt. Durch diese Kraft gefestigt zu sein in kommender Zeit, ist euer größtes Unheil, denn ihr verliert euch dadurch auf ewige Zeiten in das Reich der Finsternis. Ihr tauschet für diese kurze Zeit der Kraft eine Ewigkeit in Kraftlosigkeit ein, wo ihr überaus hart büßen müsset, eure Versäumnis, nicht mich, um Hilfe angegangen zu haben. Die kommende Zeit ist nur mit meiner Unterstützung, mit meiner Kraftzuleitung zu ertragen und somit ohne Gefahr für die Seelen. Und dennoch bleibt es euch selbst überlassen, ob ihr mich anrufen wollet. Die große Not müsste euch dazu veranlassen, doch ich selbst zwinge euch nicht, suche euch nur durch die Not dazu zu bewegen, euch mit mir in Verbindung zu setzen, weil anders ich euch die Kraft nicht übermitteln kann. Schwer und leidvoll wird das Leben sein für jeden Einzelnen, der mich nicht in seinem Herzen trägt. Doch Erleichterung wird jedem von euch werden, so ihr euch an mich wendet um Hilfe. Denn meine Liebe hilft euch tragen. Sie hilft dem Einzelnen, der gläubig auf mich vertraut, weil das große Leid die Menschheit berühren muss, um ihrer selbst willen, als letztes Mittel, sie zu gewinnen für mich und mein Reich. Ich will ihre Herzen aufnahmefähig machen für mein Wort. Und dies soll die große Not noch zu Wege bringen, dass sie hungern nach einem Wort des Trostes, der Aufklärung für ihre Not und dass sie dann mein Wort ernstlich im Herzen erwägen und mich zu erkennen vermögen, so sie guten Willens sind. Denn es sind viele irregeleitete Seelen, die den rechten Weg verfehlt haben, die auf ihn wieder zurückgeleitet werden sollen durch mein Wort, das ihnen die Wahrheit offenbart in aller Fülle. Die Not wird zwar auch viele Herzen verschließen meinem Wort, und zwangsweise können sie nicht geöffnet werden, doch wohl dem, der sie erträgt. Ohne meinen Gegner um Hilfe anzugehen, in Form von Lieblosigkeiten, begangen am Nächsten und schlechtem Denken und Reden, denn diesem steht er bei augenscheinlich und er verschafft ihm Erleichterungen aller Art, um ihn gänzlich zu gewinnen. Suchet euch nicht, durch erneute Lieblosigkeiten euer irdisches Leben zu verbessern. Traget geduldig und ergeben euer Schicksal und kommet zu mir. Ich stehe euch immer bei, so ihr nur meine Hilfe erbittet, so ihr nur den Weg zu mir findet und euch demütig vor mir beuget und euch meiner Gnade empfehlet. Nie lasse ich einen ernstlich Bittenden ohne Hilfe von mir gehen. Und dieses Vertrauen müsset ihr alle gewinnen, soll die große Not für euch erträglich vorübergehen. Meiner liebenden Fürsorge könnet ihr jederzeit gewiss sein, so ihr euch mir selbst übergebet, so ihr mich anerkennet, so ihr also mich nicht aus euren Gedanken verbannt. Wer aber dies versäumet, ist in schwerster seelischer Bedrängnis, aus der ihm nur sein eigener Wille helfen kann. Denn die Zeit drängt, und sie wird immer erkennbarer werden als Endzeit. Denn der Satan wirket augenscheinlich. Er treibt die Menschen zu Taten, krassester Lieblosigkeit, die sich stets in irdischer Not und Drangsal auswirken. Und er vergiftet das Denken der Menschen, wo ihm kein Widerstand entgegengesetzt wird, durch mir zugewandten Willen. Und es sollen die Menschen auf der Hut sein, denn es gilt, die letzte Erdenlebensprobe zu bestehen. Sie sollen ein achtsames Auge haben auf die Erscheinungen der Zeit, auf die Handlungsweise der Menschen, die sichtlich von unten regiert werden, und auch auf das Wirken von oben. Sie sollen achten der Verkünder meines Wortes, die ihnen voll und ganz Aufklärung zu geben imstande sind über Sinn und Zweck der letzten großen Not und über den ewigen Heilsplan, der seinen Verlauf nehmen muss, wie es bestimmt ist und wie meine Weisheit es als zweckvoll erkannt hat seit Ewigkeit. Sie sollen ihrer Warnungen und Mahnungen achten, und es wird die schwere Zeit erträglich vorübergehen an einem jeden, der guten Willens ist und mich anrufet in der Not. Amen.